Maria Faria ho. Auf den Kanzin zu Gäbe Faria Faria Faria ho. Lustig ist der Zigeunermann, es war das die keine sauber kann. Faria Faria Faria Faria Faria Faria ho. Lustig ist der Zigeunermann, es war das die keine sauber kann. Faria Faria Faria Faria Faria Faria ho. Keine sauber kann. Faria, Faria, Faria, Faria, Faria, Faria.